Treilen höre mit dem Kontrabass. Saßen auf der Straße und erzählten sich was. Und was sie sich erzählten, das wurde aufgenommen. Unsere Eltern sind davon immer noch ganz benommen. Und euch wollen wir das auch gar nicht vorenthalten. Drum Ruhe jetzt und Klappe halten.